Kundgabe 219. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.12.1937. Bleibe in der Liebe tätig. Mein liebes Kind, wir alle wissen, dass du abhängig bist von deiner täglichen Arbeit und suchen dir deshalb zu jeder Zeit entgegenzukommen, auf dass du ohne Unterbrechung die täglichen Aufnahmen entgegennehmen kannst. Doch bedenke, wie viel besser es ist, wenn du eine gleiche Zeit innehalten kannst. Es ist in unseren Reihen, eine geregelte Tätigkeit zu erfüllen und belehren wir deshalb möglichst immer zur gleichen Zeit einen jeden. Das wird dir heute wenig verständlich erscheinen, doch vertraue unseren Worten. Im Aufnehmen wirst du es spüren, dass unsere Gedanken leichter dir zufließen, sobald du völlig losgelöst dich uns zur Verfügung stellst. Es sind bestimmende gewisse Gesetze, denen ein jedes Wesen unterliegt. Und so sind wir schon immer zur rechten Zeit bereit, dass du empfangen kannst, was dir zugeteilt ist. Doch heute setze dein Schreiben fort. Wir sind für dich bereit. Erklären wollten wir dir nur, wie viel leichter es für dich und für uns ist, wenn du nach Möglichkeit immer zur gleichen Zeit dich mit uns verbindest. Und nun beginne. Bleibe in der Liebe tätig. Dieses Wort sollst du dir tief ins Herz schreiben, denn es ist der Inbegriff eines gottseligen Lebenswandels. Für dich bedeutet es unsagbar viel, wenn die Liebe immer bestimmend auf dein Handeln einwirkt. Denn solche Taten der Liebe sind Gott wohlgefällig. Und wenn dir von anderer Seite ein Gleiches gepredigt wird, dass jede gute Tat ihren Segen nach sich ziehe, so wisse, dass immer die Liebe Veranlassung dazu sein muss. Wie oft wird das außer Acht gelassen? Wie oft wird gegeben? Wie oft wird rein mechanisch eine Tat vollbracht, ohne dass das Herz in Liebe dabei beteiligt ist? Und dann ist diese Tat nicht angesehen vom Herrn. Jedes kleinste Werk soll von der Liebe geleitet sein. Und immer sollt ihr in euch spüren des Heilands Nähe. Denn in jeder Tat der Liebe ist euch Gott selbst nahe. Was du auch tust, so es verbunden ist mit dem Gefühl der Liebe zu deinem Heiland, zu deinen Mitmenschen, so wird es auch immer Gnade finden vor den Augen des Herrn. Und dann erst seid ihr in der Liebe tätig. Mein Kind, unterweise deine Mitmenschen stets von der Wichtigkeit dieser Lehre. Mache ihnen klar, dass sie von innen heraus arbeiten müssen an sich selbst, dass sie zuerst die Liebe pflegen müssen, um dann immer leichter zu erreichen die Verbindung mit Gott, die ihnen dann wieder die Gnade gibt, den rechten Weg zu beschreiten, denn nur durch Taten der Liebe bleibt der Mensch mit Gott verbunden. Und alle göttliche Gnade fließt hinfort den Menschen zu, die dies beachten und sich gleichsam umformen von innen heraus, wenn sie zuerst die Liebe pflegen in ihren Herzen. Und wo ihr dem Nächsten Liebe entgegenbringen könnt, dort wird auch euer Wandeln wieder Frucht tragen. Denn Liebe erweckt Gegenliebe, und so zieht eine jede gute Tat in Liebe wieder ebensolche nach sich, und veredelnd wirkt sich ein solches Wandeln aus auf alle, die mit dir und um dich sind. Bedenke dies und strebe. Im Sinne der Göttlichkeit ist es, dass euch zuteil werde die Liebe des Himmels. Um diese zu erwecken, müsset ihr euch würdig erweisen. Ihr müsset von selbst danach streben, teilhaftig zu werden der Liebe Gottes. Darum übet euch in der Liebe zu Gott und euren Mitmenschen. Denn nur durch Liebe kann euch Erlösung werden, jetzt schon auf Erden und dereinst in der Ewigkeit. Amen.